Good morning, our friends. Guten Morgen, unsere Freunde. We are back, Daniel and Reinhard. Daniel und Reinhard sind wieder da. So let's keep going. Lasst uns also weitermachen. Each believer is given continuous revelation by the Holy Spirit to benefit not just himself, but all. 1. Korinther 12,7. Jedem Gläubigen wird durch den Heiligen Geist eine ständige Offenbarung zuteil, die nicht nur ihm selbst, sondern allen zugute kommt. I really like that. Das gefällt mir wirklich. I like several things in this verse. Ich mag einiges in diesem Vers. First of all, each believer and not just some specially chosen one. Erstens, jedem Gläubigen und nicht nur ein paar speziell Erwählten. Think how much the church is divided through clericalism. Überleg mal, wie sehr die Gemeinde durch Klerikalismus unterteilt ist. But God wants every single believer to be flowing in the gift of the Holy Spirit. Aber Gott möchte, dass jeder einzelne Gläubige in den Gaben des Geistes fließt. And I like that he's saying about continuous revelation. Und ich mag, dass es ständige Offenbarung heißt. You know, God does not want to use you very occasionally, but continuously. Gott möchte dich nicht nur gelegentlich gebrauchen, sondern andauernd. I'll tell you what, Galatians 5 verse 1 says something very interesting. In Galater 5 Vers 1 steht etwas sehr Interessantes. It says, for freedom Christ has set you free. Dort heißt es, zu Freiheit hat Christus uns befreit. And then he says, stand firm in it. Und dann sagt Paulus, steht fest darin. Do you know, we so easily give up the ground that we have gained. Wir geben so leicht das Terrain auf, was uns gegeben wurde. How many people have been transformed by the revelation of the new covenant? Wie viele Menschen wurden durch die Offenbarung des neuen Bundes verändert? And then 2 years later you meet them and they've given up that ground. Und wenn man sie 2 Jahre später trifft, haben sie diesen Boden wieder aufgegeben. You know, we have to continually walk in what we have received. Wir müssen also beständig in dem Leben, was wir empfangen haben, so that we don't lose what we've been receiving from God. Damit wir nicht verlieren, was wir von Gott empfangen haben. It's funny, you know, or not funny, but actually sad. Es ist traurig. That some people, the only thing they can talk about is what God did in the good old days. Dass einige Leute nur darüber reden können, was Gott in den guten alten Zeiten getan hat. You know, yes, I've experienced great things in the 80s. Klar, ich habe in den 80ern großartige Dinge erlebt. And in the 90s. Und in den 90ern. And in the year 2000 and so on. Und in den 2000ern. But I've experienced a whole bunch of miracles today. Aber ich lebe auch heute eine ganze Reihe an Wundern. Today we have testimonies of incredible healings. Heute haben wir Zeugnisse von fantastischen Heilungen. So if we don't strive to continuously walk in the revelation of the Holy Spirit, wenn wir also nicht bestrebt sind, beständig in den Offenbarungen des Heiligen Geistes zu wandeln, we can so easily lose what we have, and then the only thing is history. Können wir so leicht verlieren, was wir haben, und das Einzige, was bleibt, ist Geschichte. It's not the only thing we can talk about. You know, I was in a meeting once. Wasn't that beautiful? Dann können wir nur noch Sachen erzählen wie, ich war einmal in einer Versammlung, die war so wunderbar. So in our hearts we need to keep that flame burning. Wir müssen also diese Flamme in unseren Herzen am Brennen halten. We need to keep desiring more. Wir müssen mehr Verlangen haben. You know, I found several different ways to help me do that practically. Ich habe ein paar Möglichkeiten gefunden, wie man das praktisch umsetzen kann. One, of course, is to walk in a relationship with Jesus that is intimate and daily. Das erste ist natürlich, täglich in einer innigen, intimen Beziehung mit Jesus zu leben. But I tell you what, I found another key. Aber ich fand noch einen weiteren Schlüssel. To remain a little child inside of your heart. In deinem Herzen ein kleines Kind zu bleiben. You know, a child gets something even though it receives the same candy many times. Selbst wenn ein Kind mehrmals die gleiche Süßigkeit bekommt, it's always excited again. Ist es immer wieder begeistert. And I've learned to celebrate every miracle I see, every gift of the Spirit that is expressed through me. Ich habe gelernt, jedes Wunder zu feiern, also jede Gabe des Geistes, die durch mich Ausdruck findet. When the Holy Spirit expresses himself through me, it's like, yay, it's the first time. Wenn der Heilige Geist sich durch mich ausdrückt, freue ich mich, yay, so sehr, als wäre es das erste Mal. That's how I've been acting towards that. So gehe ich damit um. So this keeps you walking continuously in what the Holy Spirit has prepared for you. Dadurch lebst du beständig in dem, was der Heilige Geist für dich vorbereitet hat. But look what else what he says. Doch schau, was Vers 7 noch sagt. To benefit not just himself but all. Die nicht nur ihm selbst, sondern allen zugute kommt. Do you know, I said once this. Ich sagte mal Folgendes. Nothing belongs to you until you have shared it. Nichts gehört dir, solange du es nicht geteilt hast. You know, remember. Denk daran. Whatever the Holy Spirit does for you, it's not just for you, it's for the whole body. Was immer der Heilige Geist durch dich tut, ist nicht nur für dich, sondern für den ganzen Leib. Now, I have experienced. Ich habe festgestellt, that there are not many things that are more beautiful than to be used by God. Dass es nicht viel gibt, was schöner ist, als von Gott gebraucht zu werden. You know, honestly, when I get messages and people say to me, you know, Reinhard, this and this happened, you know, through you, I go like, this is so beautiful. Ganz ehrlich, wenn ich Nachrichten bekomme, wie zum Beispiel, Reinhard, das und das ist durch dich passiert, dann ist das so wunderschön für mich. But here is the danger. Aber hier ist die Gefahr. We can make the things that the Holy Spirit does through us an end in itself. It's all about us. Wir können das, was der Heilige Geist durch uns tut, zum Selbstzweck machen. Es geht also nur noch um uns. I've prophesied. Ich habe prophezeit. I've released this miracle. Ich habe dieses Wunder freigesetzt. I've preached this powerful sermon. Ich habe diese kraftvolle Predigt gehalten. Listen to me. Hör mir zu. You have to always understand that whatever he does for you has to benefit the other. Du musst immer verstehen, dass was immer er durch dich tut, zum Nutzen der anderen sein muss. Once you understand this, sobald du das verstehst, it's not important anymore what you feel about this when your Holy Spirit uses you. Ist es nicht mehr wichtig, wie es dir damit geht, wenn der Heilige Geist dich gebraucht. But has it been beneficial for the body of Christ? Sondern darum, ob es dem Leib Christi zugute kam. If the body of Christ has been edified, touched, restored and changed, wenn der Leib erbaut, berührt, wiederhergestellt und verändert wurde, then you've been a good steward of the gift of the Holy Spirit. Dann warst du ein guter Verwalter der Gaben des Heiligen Geistes. Always look beyond yourself. Schau immer von dir weg. Always remind yourself, what the Holy Spirit is doing through me is not about me. Erinnere dich immer wieder daran, bei dem, was der Heilige Geist durch mich tut, geht es nicht um mich. It must edify the whole body. Es muss den ganzen Leib erbauen. And once we all have this attitude, the whole body is built up. Und wenn wir alle diese Einstellung haben, wird der ganze Leib aufgebaut. And nobody is missing out anymore. Und keiner kommt mehr zu kurz. So let the Holy Spirit flow through you and always remember, it's for the benefit of the others. Also lass den Heiligen Geist durch dich fließen und denk immer daran, dass es zum Nutzen der anderen ist. See you tomorrow. Bis morgen.